bedeutete die Nationalsozialisten. Ach ja, vor allem beutete die nationalsozialistische Führung das internationale Ansehen Deutschlands als Volk der Musik aus, um ein Bild weltweiter Stärke aufzubauen. Sie investierten gewaltige Mittel in wirtschaftlich gefährdete musikalische Institutionen von Weltruhm, um die internationalen Vorwürfe, die unter ihrer Herrschaft Terror und Grausamkeiten begangen würden, zu entkräften und ihr Image als Barbaren herunterzuspielen. Piece for Oboe, Cello, Percussion und Piano von 1954, komponiert von Stefan Wolpe. Und das war der dritte Teil, Intense and Spirited, gespielt von The Group of Contemporary Music. Und wir, beziehungsweise Judith Hamann, liest jetzt weiter aus der Einleitung von Pamela Potter, Die Deutscheste der Künste. Die Parteiideologen, die pseudowissenschaftliche Vorstellung der rassischen Überlegenheit der Deutschen vertraten, erkannten, wie wichtig es war, die Musik als unwiderleglichen Beweis solcher Überlegenheit hervorzuheben. In diesem Sinne entdeckten sie auch den Nutzen der Musikwissenschaft. Neben dem Beitrag zu musikalischen Aktivitäten konnten die Musikwissenschaftler auch die Vorstellung von der deutschen Überlegenheit aufgrund der Musik fördern und dazu beitragen, die Unterdrückung und Ausrottung niederer Elemente zu rechtfertigen. Ehrgeizige musikwissenschaftliche Projekte, die in der Weimarer Republik begonnen und durch die Wirtschaftskrise gelähmt worden waren, wurden durch das Erziehungsministerium im Dritten Reich wiederbelebt und ausgeweitet. Auch das Propagandaministerium unterstützte musikwissenschaftliche Projekte und die Kulturabteilung der Organisation Heinrich Himmlers und Alfred Rosenbergs machten sich die Dienste der Musikwissenschaftler für Forschung, Propaganda und die Kriegssonderaufgaben zunutze. Die Musikwissenschaft war nicht die einzige akademische Disziplin, die ihr Los mit der Hilfe des nationalsozialistischen Regimes zu verbessern vermochte. Nichtsdestoweniger ist ihre Geschichte sehr speziell. Erstens waren es die Musikwissenschaftler, die damit betraut waren, die Geheimnisse jener Kunst zu entschlüsseln, die als so zentral für die deutsche Kultur erachtet wurde. Zweitens war die Musikwissenschaft eine wesentlich deutsche Disziplin, da sie in großen Stücken auf der Pionierarbeit deutscher und österreichischer Wissenschaftler beruhte. Und schließlich, da sie in den 20er und 30er Jahren noch eine vergleichsweise junge Disziplin war, kämpfte die Musikwissenschaft darum, wissenschaftliche Anerkennung zu gewinnen. Gleichzeitig waren die Musikwissenschaftler gezwungen, außerhalb der Universität einer Reihe von Nebentätigkeiten nachzugehen. Sie hatten journalistische Verpflichtungen, beteiligten sich an Aufführungen und komponierten. Das brachte sie in die ungewöhnliche Lage, sich frei zwischen dem Elfenbeinturm und der Gesellschaft zu bewegen. Aus dem zuletzt genannten Grund passten die Musikwissenschaftler nichts ins typische Bild der akademischen Elite der Nachkriegszeit, die gegen die Republik opponierten und sich jeder Veränderung widersetzten. Diejenigen, die im Universität gelandet waren, genossen seit dem frühen 19. Jahrhundert besondere Privilegien. Als Beamte erfreuten sie sich ökonomischer Sicherheit, hatten aber vollkommene Kontrolle über ihre Angelegenheiten. Die Politiker der Weimarer Republik setzten die Universitäten unter Druck, um den praktischen Bedürfnissen der breiten Masse gerecht zu werden. Aber die konservativen Intellektuellen an den Universitäten wichen diesen, wie sie meinten, Angriffen auf ihre Autonomie aus. Die Musikwissenschaftler jedoch fühlten sich von dem Verlangen der Nation zu dienen, ein Verlangen, das sowohl von den Sozialdemokraten als auch von den Nationalsozialisten ausging, weniger bedroht. Die folgenden kurzen Vergleiche mit verwandten Disziplinen mögen verdeutlichen, in welcher Weise die Musikwissenschaft, die durchaus mit den anderen Geisteswissenschaften gemeinsame Erfahrung teilte, in anderen Bereichen signifikant von ihnen abwich. Das Durcheinander der politischen Verhältnisse führte weder in der Musikwissenschaft noch in der Germanistik zu bedeutsamen methodischen Veränderungen. Die Musik- und Literaturwissenschaft folgten fast identischen methodischen Pfaden. Sie schwankten zwischen Geistesgeschichte und Neopositivismus. suchte nach theoretischen Modellen bei den Naturwissenschaften und konzentrierte sich im Laufe der 30er Jahre zunehmend darauf, ein konstantes deutsches Wesen in allen historischen Epochen zu definieren. Nationalismus, Rassentheorie, Verherrlichung des Volkes und Antisemitismus, die in den 30er Jahren so stark waren, hatten ihre Wurzeln in der deutschen Literatur ebenso wie in der Musikwissenschaft des 18. und 19. Jahrhunderts. Als der nationalsozialistische Staat sich etabliert hatte, erkannten beide Disziplinen die Gelegenheit, die Aufmerksamkeit eines Regimes auf sich zu lenken, das die Massen umerziehen wollte. In der Germanistik zum Beispiel wurde der humanistische Titel der Zeitschrift Euphorion in den nationalistischen Titel Dichtung und Volkstum geändert. Eine Geste, die sich unmittelbar an die Bedürfnisse der deutschen Nation wandte. Die Musikwissenschaftler gaben 1936 eine ganz neue Zeitschrift heraus, Deutsche Musikkultur, die die Kluft zwischen Wissenschaft und Publikum überbrücken sollte. Die Germanisten ebenso wie die Musikwissenschaftler führten die seit langem bestehende Praxis fort, mit Hilfe der deutschen Sprache und Musik die deutsche Nation zu definieren. In zunehmendem Maße hoben beide die kulturelle Führungsrolle Deutschlands in der Völkerwelt hervor und gaben ihren jeweiligen Gegenstand als Quelle deutschen Wesens aus. Freilich waren die Germanisten auf die deutsche Sprache beschränkt und konnten ihre Bemühungen, die über die Grenzen Deutschlands hinauswiesen, höchstens auf die Länder ausdehnen, in denen germanische Sprachen gesprochen wurden. Die Musikwissenschaftler waren dagegen imstande, in die Sprache der Musik, insbesondere der absoluten Musik, Merkmale eines Deutschtums hineinzuinterpretieren, welche die Sprachgrenzen überschreiten konnten. Musikwissenschaftler und Germanisten reagierten auch auf ähnliche gesellschaftliche Einflüsse, boten sich der Nation als Erzieher an, zeigten aus Karrierismus ein Interesse an aktuellen politischen Themen und Methoden und genossen die Aufmerksamkeit der Regierung für ihre Beiträge. Anders als die übrigen akademischen Disziplinen hatte die Musikwissenschaft freilich einen höheren Anspruch darauf, einen Erziehungsauftrag zu erfüllen, da sie in direktem Bezug zur alltäglichen Praxis stand. Viele Musikwissenschaftler unterhielten enge Beziehungen zur Laienmusikbewegung, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Universität. Das versetzte sie ins Zentrum der Öffentlichkeit. Sie waren nicht allein die Gralshüter von Deutschlands legendärer musikalischer Vergangenheit, sondern durchbrachen auch die Mauern der Wissenschaft. Sie boten Richtlinien für den richtigen Gebrauch der Musik, besorgten Ausgaben alter deutscher Musik und von Volksliedern, die für den alltäglichen Gebrauch dienlich waren. Und im Zweiten Weltkrieg sahen sie an der Laufbahn als Musikführer in einem vergrößerten deutschen Machtbereich in ganz Europa entgegen. Ja, das war Shine, gespielt von Tim Hodgkinson, Saxophon, Klarinette, Vocals, Bill Chilonis, Gitarre, Euphonium, Mick Hobbs, Gitarre, Bass und Rick Wilson, Schlagzeug, Bass, ein Quartett. Und wir, beziehungsweise Judith, liest weiter in dem Text der Einleitung von Pamela Potters Buch »Die Deutscheste der Künste«. Die Musikwissenschaftler hatten nicht allein die Mittel, Nation und Staat zu dienen, sondern auch den Willen. Viele von ihnen bewiesen wahren Feuereifer für die Aufgaben, die vor ihnen lagen. Das gestiegene Interesse an der Volksmusikforschung in den 30er Jahren wurde in einer Wissenschaftlergeneration wach, die den Konflikt zwischen ihrer trockenen philologischen Ausbildung und ihren außeruniversitären Erfahrungen zu lösen versuchte. Diese Erfahrungen beim Militär und in der Jugendmusikbewegung erlaubten es, die gemeinschaftsbildenden Kräfte unmittelbar zu beobachten. Die Musikwissenschaftler nahmen wahr, dass die Volksmusikforschung, die zumeist in der Hand von Germanisten lag, aus trockenen und abgehobenen Schreibtischanalysen bestand, ganz zu schweigen von einer kurzsichtigen Beschäftigung mit dem Text und der kompletten Vernachlässigung der Musik. Diese Musikwissenschaftler bestanden darauf, dass neue Methoden in der Volksmusikforschung den direkten Kontakt mit den Gemeinschaften, die solche Musik in lebendiger Praxis bewahrt hatten, einschlossen. Sie sahen ihre Aufgabe nicht bloß darin, Texte zu sammeln und Melodien zu transkribieren, sondern selbst in das Volksleben und die Volksbräuche einzutauchen und diese Kenntnis zur Erziehung des Volkes zu nutzen. Der Eifer der Musikwissenschaftler, das Volk zu verstehen und ihre besondere Freude an der Aufgabe, die deutsche Kultur unter den einfachen Leuten zu verbreiten, wird vollends deutlich im Vergleich mit den Volkskundlern. Untersuchungen über die Volkskunde im Dritten Reich betrachten diese Disziplin als besonders empfänglich für die Nazifizierung, weil sie bei den Nazi-Ideologen ein besonderes Interesse genoss. Nichtsdestoweniger, die Volkskundler zeigten in ihrem Umgang mit der nationalsozialistischen Führung nicht dieselbe Ernsthaftigkeit wie die Musikwissenschaftler. Himmler beauftragte Vertreter verschiedener Geisteswissenschaften in besetzten Gebieten und in Norditalien zu arbeiten, nicht nur um Kulturschätze zu plündern, sondern auch um eine funktionierende Beziehung zu der einheimischen Bevölkerung zu etablieren und Volksdeutsche zur nationalsozialistischen Weltanschauung zu erziehen. Die Volkskundler, so scheint es, ignorierten diesen zweiten Teil der Aufgabe und konzentrierten sich weit mehr darauf, Fundstücke zu horten. Demgegenüber erwiesen sich die Musikwissenschaftler als weit ernsthafter, was die kulturpolitischen Aufgaben betraf. Ihre ausgedehnte Arbeit für Himmler umfasste eine fieberhafte Dokumentation volkstümlicher Bräuche und brachte sie in engen Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung. Im ganzen Gebiet organisierten sie Vorträge über Volksmusik, Volkstanzkurse und Volksmusiktagungen, die der Volkserziehung dienen sollten. So, und jetzt geht es so ein bisschen weiter. Das Ziel dieses Buches mit in den einzelnen Kapiteln. Und das könnte man jetzt auch noch etwas weiter ausführen. Oder meinst du, dass sinnvoll ist, diesen anderen Artikel da? Ja, auf das Buch bin ich auch gestoßen worden durch einen Artikel, den ich allerdings nur im Netz gefunden habe, weil ich damals die Zeitschrift konkret noch nicht abonniert hatte. Und der Artikel ist noch ein bisschen scharfer betitelt mit »Die Deutscheste der Wissenschaften über die Sonderkommandos der deutschen Musikwissenschaft«, geschrieben von Gerhard Scheid in der Konkret 8 2001. Gerhard Scheid bringt da zwei neu erschienene Bücher in seinem Artikel zusammen. Einmal das Buch, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben, von Pamela Potter, über die Deutscheste der Künste, Musikwissenschaft. Und dann ein weiteres Buch von Eva Weisweiler, Ausgemerzt, das Lexikon der Juden in der Musik und seine mörderischen Folgen, vom Dietrich Verlag herausgebracht, 1999. Ich denke, wir spielen jetzt erstmal nochmal Musik und dann lesen wir im Wechsel diesen Artikel vor. Das war Musik von Adria Bovarul von ihrem Soloprojekt Hydra und das war der Track 3 Otradek. Und nun weiter mit dem schon angekündigten Artikel Die Deutscheste der Wissenschaften über die Sonderkommandos der deutschen Musikwissenschaft, geschrieben von Gerhard Scheid für die Konkret 8 2001. Dieser Artikel ist auch noch im Netz verfügbar unter der Webseite von Gerhard Scheid, eine sehr interessante Webseite mit vielen Artikeln zu künstlerischen Theater, germanistischen Themen und eben auch musikalischen Themen, musikwissenschaftlichen. Ich lese ihn jetzt vor und wir wechseln uns dann ab in der Lesung. Es gibt geisteswissenschaftliche Fächer, für die hat der Nationalsozialismus einen nie wieder erreichten Höhepunkt an gesellschaftlicher Bedeutung gebracht. Noch heute, etwa im stets wachsenden Jammer über die immer geringer werdenden finanziellen Mittel, die Germanistik und Kunstgeschichte, Theater und Musikwissenschaft in Relation zu den Naturwissenschaften erhalten, ist an manchen dieser Institute in Deutschland und Österreich eine eigentümlich melancholische Stimmung zu bemerken, die mit dem plötzlichen Bedeutungsverlust in der Nachkriegsgeschichte zu tun haben dürfte. Diese narzisstische Kränkung muss immer noch verarbeitet werden. Die inzwischen vor allem vom Ausland aus unternommenen Versuche, die NS-Vergangenheit der Universitätsdisziplinen kritisch aufzuarbeiten, machen erst wirklich sichtbar, was dabei an Reputation und Repräsentativität der deutschesten der Wissenschaften verloren gegangen ist. Pamela M. Potters Buch über die Musikwissenschaft zeichnet sich gegenüber anderer solcher Studien dadurch aus, dass sie sich nicht auf Institutionengeschichte beschränkt, sondern die gesellschaftlichen Funktionen der Musik selbst zur Sprache bringt. Damit auch setzt sie nicht erst 1933 ein, sondern versucht, die Geschichte der Musikwissenschaft mit dem Verlauf der gesellschaftlichen Krise in Deutschland eng zu führen. Aus dem Versuch, dem Zerfall der Gesellschaft zu wehren, war hier nämlich in der Musik eine breite Volksbewegung entstanden. Statt Revolution der Gesellschaft, also eine Revolution der Amateure, die Laienmusikbewegung, die auch der Musikwissenschaft zu einem neuen nationalen Selbstbewusstsein verhalf. Man setzte auf die gemeinschaftsbildende Kraft der Musik und insofern handelte es sich natürlich auch um eine Gegenbewegung zur neuen Musik, die, bewusst oder unbewusst, diese Kraft in Frage stellte und die Unmöglichkeit von Gemeinschaft für eine der Situation des Individuums angemessene Musik behauptete. Im Besonderen, so hält die Autorin fest, waren es die Laienchöre, die sich der Stärkung der deutschen Identität verschrieben hatten. Das Dritte Reich erfüllte dann mit seinen gigantischen musikalischen Staatsapparaten alle Träume dieser Bewegung. Das fortwährende Musizieren und Singen prägte den Alltag der Volksgemeinschaft von Hitlerjugend und Bund deutscher Mädchen über Arbeitsdienst und Kraft der Freude bis zur Front und ins Vernichtungslager. Da konnte die Wissenschaft der Musik nicht abseits stehen. Neue Möglichkeiten eröffnete etwa das Sponsoring durch die SS. Als Geldgeber, Zitat, verfügte das Ahnenerbe über eine Reihe von Vorzügen gegenüber konventionellen Sponsoren. Da die SS einen besonderen rechtlichen Status innehatte und auf diese Weise Visums- und Währungsprobleme für diejenigen Wissenschaftler umgangen werden konnten, die eine Auslandsreise beantragten. So wurde etwa ein bestimmtes Forschungsprojekt finanziert, um den Beweis zu erbringen, dass die Germanen den Dur-Dreiklang ebenso wie die Polyphonie erfunden hätten. Nach Kriegsbeginn bestand die Hauptaufgabe des Ahnenerbes darin, überall in den eroberten Gebieten Artefakte zu beschlagnahmen. SS-Musikwissenschaftler beschränkten sich weitgehend darauf, Daten über deutschstämmige Kultur zu sammeln. Die Beschlagnahmungen selbst überließen sie anderen Gruppierungen des Ahnenerbes im Gegensatz zu Musikwissenschaftlern des Amts Rosenberg, die ihren Forscherstrang während des Krieges ganz auf Plünderung konzentrierten. Das Amt unter der Leitung des Musikwissenschaftlers Herbert Gehrig war überhaupt die aktivste Abteilung im ganzen Amt Rosenberg. Das hat nicht nur bereits Willem de Vries' Band über den Sonderstab Musik deutlich gemacht, Vergleich konkret 1999-2, sondern auch ein neueres Buch von Eva Weisweiler, das die vielleicht wirksamste Leistung dieses Amtes dokumentiert. Das Lexikon der Juden in der Musik von Gehrig und Theophil Stengel 1940 herausgegeben. Weisweilers Publikation enthält einen Faksimileabdruck des gesamten Lexikons mit einer ausführlichen Darstellung über das Amt Musik und seinen beachtlich ausgebauten akademischen Mitarbeiterstab sowie einen abschließenden Teil über die mörderischen Auswirkungen des Lexikons, worin in paralleler lexikalischer Form rekonstruiert wird, was mit den im vom Amt ausgeforschten Musikern und Musikerinnen schließlich geschah. Das Lexikon schaffte die Voraussetzungen, Juden und Jüdinnen in allen Sparten der Musik aufzuspüren und aus dem Musikleben endgültig auszugrenzen. So wurden auch die Pseudonyme aufgedeckt, damit sich niemand mehr hinter einem falschen Namen verstecken konnte. Soweit möglich ist auch der Ort angegeben, wo der Gesuchte und zu Verfolgende sich gerade befindet. Und besonderes Augenmerk wird auf die Ausforschung von Halbjuden gelegt, die mit der Abkürzung H gekennzeichnet sind. Da findet sich dann über Theodor Wiesengrund Adorno folgende Eintragung. Dr. Phil, Komponist, Musikschriftsteller, einer der betriebsamsten Wortführer der jüdischen Neutöner. Bindestrich Frankfurt am Main. Aber bereits vor 1933 hatte die deutsche Musikwissenschaft dafür gesorgt, dass keine Juden in ihren eigenen Reihen Karriere machen konnten. Die vielen aus Deutschland flüchtenden Musikgelehrten, die den späteren Ruf der deutschen Musikwissenschaft im Ausland begründeten, Alfred Einstein, Robert Lachenmann, Hugo Leichtentritt, Paul Nettel und etc., mussten erst gar nicht von den Ordinariaten vertrieben werden. Nur in Deutsch-Österreich war die Situation mit Guido Adler am Wiener Institut etwas anders. Adlers späterer Nachfolger Erich Schenk übernahm dann auch hier die musikwissenschaftlichen Aufgaben der Arisierung. Und als er um Mithilfe beim Lexikon der Juden in der Musik gebeten wurde, gab er prompt und bereitwillig Auskunft über die fraglichen Absolventen jüdischer Herkunft an seinem Institut. Gehrig bedankte sich herzlich bei Schenk und ermunterte ihn mit den Worten: Eine genaue Durchsicht der Wiener Promoventen würde wahrscheinlich noch manchen fetten Juden zutage fördern. Zitat Ende. Weiter in dem Text. Erich Schenk konnte nach 1945 seine Tätigkeit als Ordinarius in Wien fortsetzen. Hier über einen Komponisten wie Franz Schreker, Klammer auf, im Lexikon der Juden in der Musik als H, also Halbjude, und Darsteller sexueller Verirrungen gekennzeichnet, Klammer zu dissertieren, war weiterhin so gut wie unmöglich, es sei denn, man war bereit, ihn gegen die neue Musik auszuspielen. Diese Erfahrung musste etwa der junge Gösta Neuwirth um 1960 machen. Was die anderen NS-Musikwissenschaftler betrifft, so gaben sich manche, die wie Heinrich Besselau oder Robert Lach im Konkurrenzkampf der verschiedenen Cliquen Niederlagen erlitten hatten, nach 1945 gerne als Opfer des Nationalsozialismus oder gar als Widerstandskämpfer aus. Besselau, NSDAP und SA-Mitglied, der dann in Heidelberg seine Karriere nicht fortsetzen konnte, gelang es schließlich, sich in der DDR zu etablieren. Ebenso Walter Vetter im Dritten Reich, ein Liebling Rosenbergs, der alle kritisiert hatte, die der Judenfrage zu wenig Aufmerksamkeit schenkten. Vetter bekam schließlich Georg Knebler und Ernst Hermann Mayer als Kollegen, zwei von den Nazis als Kommunisten und Juden verfolgte Musiker bzw. Musikwissenschaftler. Abgesehen von der Rückkehr der emigrierten Kommunisten nach Ostberlin und der Wiedereinstellung von Willibald Gurlitt in Freiburg, kam keiner der prominenten Musikwissenschaftler, die aus Deutschland vertrieben worden waren, zurück, um auf eine der akademischen Positionen zu gelangen, die nach dem Krieg frei geworden waren. Stattdessen wurden viele, die sich bereits im Dritten Reich hervorgetan hatten, zentrale Figuren für das weitere Gedeihen der Musikwissenschaft in Deutschland. Jemand wie Gehrig war als Verfasser des Nazi-Lexikons der Juden allerdings untragbar geworden, um das bereits im Dritten Reich eingeleitete Unternehmen der größten deutschen Musikenzyklopädie, die Musik in Geschichte und Gegenwart, in Klammer abgekürzt MGG, in Westdeutschland weiterzuführen. Viele seiner einstigen Helfer aber, Bötticher, Osthoff, Gerber, Fellerer, Dankert, Jammers, Schenk und so weiter, tauchen als Mitarbeiter in den schließlich bis seit 1948 erscheinenden Bänden wieder auf. Auch ihr neuer, mit der Nachkriegsordnung kompatibler Herausgeber war bereits vor dem Ende des Kriegs ernannt worden. Friedrich Blume, der sich durch eine vorsichtigere Rassentheorie von Gehrig unterschied, hatte sich mit einer Festrede zum Thema Musik und Rasse auf den Reichsmusiktagen und mit einem Beitrag für die Festschrift zu Hitlers 50. Geburtstag einen Namen gemacht. Einen Kollegen wie Hans Joachim Moser, der die Zeichen der Zeit nicht verstand und noch immer über die Musik der deutschen Stämme und Mozart den Deutschen schwadronierte, obwohl Mozart nunmehr per Staatsvertrag dem neu entdeckten österreichischen Stamm zugeschlagen worden ist, konnte Blume darum als seltenes Beispiel eines unverbesserlichen nationalistischen Ideologen, also den konnte Blume als seltenes Beispiel eines unverbesserlichen nationalistischen Ideologen vorführen. Bei den Literaturangaben der vorher zitierten deutschen Musikenzyklopädie, die Musik in Geschichte und Gegenwart, zu dem Stichwort Musikwissenschaft aus dem Jahr 1961, findet sich dann aber die Abteilung Rassen- und Volkskunde mit Angaben einschlägiger Literatur aus dem Dritten Reich. Um Förderung für solche Projekte zu bekommen, argumentierte man mit dem Hinweis auf die Konkurrenz. Zitat, in dem Gesuch, Institutionen und Projekte wiederzubeleben, die mit dem Ende des Krieges zerfallen waren, das Blume 1952 bei der Regierung einbrachte, klagte er darüber, dass Deutschland hinter den Leistungen in anderen Ländern zurückgeblieben sei, sogar hinter Österreich. Er verwies auf die Aneignung deutscher Arbeit durch den Nachdruck von Gesamtausgaben, die Übernahme von deutschen Initiativen durch die amerikanische Haydn-Gesellschaft und das American Institute of Musicology. Zitat Ende, das ist ein Zitat aus Pamela Potters Buch. Es war eine narzisstische Kränkung. Noch 1944, auf dem Höhepunkt des Kriegs, hatte sich Deutschland mehr musikwissenschaftlicher Institute rühmen können als jedes andere Land der Welt und die Publikationsflut von Denkmälern der Tonkunst, deutscher Volksmusik und Gesamtausgaben deutscher Klassiker wollte kein Ende nehmen. Soweit der Artikel von Gerhard Scheid aus der Konkret. Und nach einer Musik geht es dann noch mit einem Auszug aus dem Buch von Pamela Potter weiter. Tell us. Okay, wir suchen gerade noch eine Stelle, wo wir jetzt den eben zitierten Herrn Hans-Joachim Moser zu Wort kommen oder beziehungsweise ein bisschen näher charakterisieren. Hans-Joachim Moser hat sich darum bemüht, in der Nazizeit das war schon Anfang der 20er Jahre, eine wissenschaftliche Geschichte der deutschen Musik zu publizieren und hat dazu eine dreibändige Studie rausgebracht, Geschichte der deutschen Musik. Kurz, worum es da geht oder was so sein Versuch beinhaltet, den er da gemacht hat. Es war eben für ihn wichtig, das auch ein bisschen volkstümlich darzustellen. Und Mosers, ich zitiere wieder aus dem Buch von Pamela Potter, Mosers Studie versucht vor allem in den ersten Kapiteln, wo er sich aufgrund der spärlichen Beweislage ein spekulativeres Vorgehen leisten konnte, bestimmte musikalische Gestalten als typisch deutsch herauszuheben. So kann er in der Diskussion des mittelalterlichen Repertoires, das seinen Lesern unvertraut sein würde, behaupten, dass sich hier eine germanische Präferenz für die Dur-Tonalität zeige. Also ein Thema, das dann auch später immer wieder für heftige Auseinandersetzungen innerhalb der Musikwissenschaftszunft geführt hat. Es führte dann auch zum Teil dazu, dass die Lure nachgebaut wurde. Die Lure ist manchen vielleicht bekannt. Es gab vor nicht so langer Zeit in Bremen eine Diskussion darüber, weil da so Luren ausgestellt wurden. Und die Lure wurde eben zum Beispiel in der Nazizeit nachgebaut, weil man damit beweisen wollen konnte, dass die Polyphonie beziehungsweise das doppelte Spiel, also das zwei gleichzeitig spielen, dass das so ein Charakteristikum der deutschen Musik ist und eben auch die Tonschritte, die auf der Lure möglich sind und so weiter. Also ziemlich abstruse Gedanken, aber auch hier kommen wir jetzt gleich zu ziemlich abstrusen Gedanken und zwar ich fahre mal weiter fort in dem Buch. Bestimmte Charakteristika der alten Musik werden von ihm als typisch deutsch aufgefasst, so wie zum Beispiel wie die Verwendung des sogenannten Vierhebigkeitsprinzips, also metrische Einheiten mit vier Schlägen mit Auftakt. Gut, das hat sich wohl offensichtlich durchgesetzt in der Welt. Die rassische Bevorzugung kräftig ausgreifender Sprünge in der Melodie gegenüber einer schüchternen Bewegung in kleinen Schritten und eine Vorliebe für tonale Gebilde, die aus dem Gebrauch des Naturhorns erwachsen war, sowie eine harmonisch konzipierte Melodik, eine Qualität, die die Germanen mit den Kelten und Slawen gemeinsam hätten. Also das waren so einige der Versuche, das Deutsche in der Musik aufzuspüren und dann geht's weiter. Im weiteren Verlauf verliert sich Mosers Überblick zunehmend in vagen Beschreibungen, die mehr poetischer als technischer Natur sind. Die Stileigenschaften, die er in den ersten Kapiteln als spezifisch deutsch geltend gemacht hat, erweisen sich, je weiter er sich ins vertraute Repertoire vorwagt, zunehmend als widersprüchlich. Er weist auf die deutsche Stärke in der kontrapunktischen Manier hin und auf eine entschiedene Schwäche in Liedkompositionen rezitativ. Zugleich aber entkräftet er diese Thesen durch seinen Hinweis auf Klucks kontrapunktische Schwäche, Händels Talent für Vokalmelodien und auf die unleugbare Prominenz des Kunstlieds als einer ausdrücklich deutschen Vorliebe. In den Kapiteln, die das vertraute Repertoire seit dem Barock zum Gegenstand haben, greift er zu so unbestimmten Eigenschaften wie Männlichkeit und Innigkeit als Charakteristika, die Komponisten unterschiedlicher Epochen miteinander gemein hätten. Und da gibt es eine Anmerkung 25, die wir uns jetzt nicht entgehen lassen sollten. Die ist auf Seite 379. Ich zitiere mal aus der Anmerkung 25. Das sind alles Zitate, die da eingearbeitet sind von Hans-Joachim Moser, Geschichte der deutschen Musik. Zitat, Männlichkeit und Innigkeit schreibt er mit kleineren Variationen allen wichtigen Komponisten zu. Also Händel wird zugeschrieben die freie Männlichkeit, Haydn die frische Männlichkeit, Beethoven die halbfrische Männlichkeit, Weber die straffe Männlichkeit, Händel die Innigkeit, Mozart hinwiederum die eingeborene Süße und Innigkeit. Beethoven hat eine scheue Innigkeit und Schumann eine deutsche bräutliche Innigkeit. Also so viel Innigkeit und Männlichkeit bei deutschen Komponisten hat Herr Moser in der Geschichte der deutschen Musik festgestellt. Neulich bin ich durch die Stadt gefahren und habe dann so ein Plakat gesehen, wo auch Männlichkeit drauf war. Ich glaube, das ist so ein neuer Track von, neue CD von Samy Deluxe oder täusche mich? Ja, ich glaube da, ja, auf jeden Fall. Also ich finde, da wären noch einige Begrifflichkeiten, die er in seinen wichtigen Texten irgendwie vielleicht verarbeiten könnte. Vielleicht ist es auch ein ganz gemeiner Vorschlag. Okay. Wir haben jetzt noch 8-9 Minuten und wollen wir noch was lesen? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist alles so schön mit dem... Mit dieser Männlichkeit und der Innigkeit. Mit der Männlichkeit und Innigkeit zu enden. Und man kann einfach, es ist natürlich sehr interessant, also noch über ihre Ziele dieses vorliegenden Buches, die Beziehung zwischen Musik, Wissenschaft und Gesellschaft in Deutschland und so weiter. Das finde ich schon ausgezeichnet, was sie da alles herausarbeitet. Aber ich glaube, das wäre jetzt zu viel, da noch weiter auszuholen. Vielleicht machst du noch Musik. Okay. Nein? Dann mache ich weiter Musik. Und zwar wird das jetzt wieder ein Stück unter Beteiligung von Tim Hodgkinson sein. Description, da ist aber noch außer Tim Hodgkinson Ossatura mit am Musik machen. Thank you. Ja, nach einem zweiten Stück von unter anderem von Tim Hodgkinson, Disgrace, gespielt von Tim Hodgkinson und Bill Gilonis und Mick Hobbs und Rick Wilson, sind wir so gut wie am Ende der heutigen Klingding-Sendung. Die nächste Klingding-Sendung wird am 18.04. sein. Wir haben vor, die so markante Stellen aus dem Buch, um das es jetzt in der heutigen Sendung ging, Die Deutscheste der Künste von Pamela M. Potter, herauszunehmen und dann nochmal gesondert hier zu platzieren in der nächsten Sendung. Ich kann jetzt schon sagen, dass Electronic Jam heute nicht auflegen wird, deshalb wird es gleich noch einen kurzen Track von Klingding geben und dann die Nachtschleife, die Klingding-Nachtschleife mit Musik von einem ganz weiten Spektrum, Ty Tickle Trio, Anne Lapentine, dann gibt's Sun Ra, dann wird Le Ton Mité, dann ja, Ori Shalev und verschiedene andere zu hören sein. Das läuft dann die ganze Nacht durch. Wir verabschieden uns erstmal. Judith Hamann und Heiner Metzger waren heute am Mikrofon und haben die Sendung vorbereitet. Und jetzt noch ein Track von Catherine Lamb, eine Komposition, gespielt von April Guthrie, Cello, und Cassia Strapp, Viola. Die Komposition von Catherine Lamb hat den Titel Heart. Angenehmes Hören noch weiterhin und aufgeregtes Denken.